Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir kennen uns ja jetzt schon lange genug. Wir können uns also heute mal einem astrophysikalischen Thema mal ein bisschen tiefer widmen. Es geht um etwas, was man nicht sehen kann, was aber für uns Astrophysiker von ganz großer Bedeutung geworden ist, seitdem man es entdecken bzw. beobachten kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Galaxienhaufen vor sich, auf einem Bild, am optischen Bild, also ne, mit einem Teleskop aufgenommen, ein riesengroßer, mehrere hundert Millionen Lichtjahre großer Raum, in dem also Galaxien in einem gewissen Gebiet häufiger vorkommen als woanders. Das nennt man Galaxienhaufen, das sind die größten durch die Gravitation gebundenen Strukturen im Weltall. Ne, sehen Sie so? Und Sie sehen also diese Galaxien, so kleine, helle Inselchen in einem wesentlichen dunklen Meer. So. Das ist das Bild, dass Sie mit einem optischen Teleskop von einem solchen Galaxienhaufen kriegen. Und dann gucken Sie mal mit dem Röntgenteleskop dahin. Also ein Satellit raus, der hat ein Röntgenteleskop an Bord und der schaut sich nun diesen gleichen Galaxienhaufen, aber in einem ganz anderen Bereich des elektromagnetischen Spektrums an. Und was sieht er da? Er sieht Strahlung. Strahlung, die man natürlich im Optischen nicht sehen könnte, denn es handelt sich um Röntgenstrahlung. Das ist heißes Gas, man sieht sogar Linien von Elementen, das heißt, da gibt es offenbar schwere Elemente in diesem Gas und dieses Gas ist riesengroß um diesen Galaxienhaufen herum verteilt, strahlt Röntgenstrahlung ab und das ist, ja, ich sag's mal, das ist ein sogenannter, nicht immer, aber immer öfter, ein Cooling Flow. Das Thema der heutigen Sendung ist ein ganz wohl definiertes astrophysikalisches Thema, nämlich, was ist ein Cooling Flow? Wie entsteht das und wo kommt das her? Das Gas. Also das ist jetzt eine Mischung aus Deutsch und Englisch, also Denglisch, ja, ein Cooling Flow. Cooling heißt kühlend und Flow heißt Fluss. Das ist ein kühlender Fluss. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir also sowas beobachten, so ein Gas, das Röntgenstrahlung abgibt, dann können wir eigentlich davon, wir erfahren ja nur etwas davon durch die Strahlung, die es abgibt. Müssen wir mal kurz wiederholen, wodurch entsteht Röntgenstrahlung? Naja, also wenn man zum Arzt geht und lässt sich röntgen, hat man eine Röntgenröhre und in dieser Röntgenröhre, da werden Atome bombardiert mit Elektronen, dadurch entstehen in den Atomen ja, Elektronen, die rauf und runter springen, die werden angeregt, die Atome, und dann geben die Röntgenstrahlung ab. So ist das aber bei Cooling Flows überhaupt nicht. Also da ist natürlich keine, da ist ja keine Kanone da, die Atome mit Elektronen beschießt. Oder nee. Sondern es ist einfach nur Gas. Riesengroß ausgebreitetes Gas. Ich will noch nichts verraten, unglaubliche Mengen. Ja, wann strahlt ein Gas Röntgenstrahlung ab? Na? Wann? Ja, wenn es heiß ist. Ist doch klar. Also Gas, was 10.000 Grad hat, strahlt im optischen. Gas, was einige 10.000 Grad hat, strahlt im UV-Bereich. Gas, was 100.000 Grad hat, strahlt im Fern-UV und Gas, was 1 Million Grad hat oder mehr, 1 Million bis 100 Millionen, das ist röntgenstrahlendes Gas. Was ist das für ein Strahlungsprozess? Ist ja nicht jetzt dieser Strahlungsprozess, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass also da Elektronen auf Atomkerne gedonnert werden, sondern, ja, was ist es denn? Was kann es denn sein? Naja, wenn Gas so heiß ist, dann ist die kinetische, also die Bewegungsenergie der Elektronen, die hat, ist natürlich ein Maß für die Temperatur, die das Gas hat. Und die Bewegung der Elektronen, durch was wird die verursacht? Naja, durch die elektrischen Felder, die die anderen... Entschuldigung, habe ich vergessen. Ein Gas, was so heiß ist, Millionen bis 100 Millionen Grad, ist natürlich kein Gas mehr, so wie hier die Luft, aus Molekülen bestehend oder aus Atomen, sondern ein Gas, was so heiß ist, nennt man Plasma. Das sind die Elektronen, die bewegen sich frei zwischen den positiv geladenen Ionen hin und her. Das heißt, die Elektronen reagieren auf die elektrischen Felder, dann sind wir wieder beim Strahlungsprozess, auf die elektrischen Felder der sie umgebenden positiv geladenen Ionen. Das heißt also, jedes Mal, wenn das Elektron seine Richtung verändert, geladene Teilchen, die beschleunigt werden, und jede Richtungsänderung ist eine Beschleunigung, fangen an zu strahlen. Deswegen ist die Strahlung, die die Elektronen abgeben, bei ihrer thermischen Bewegung um diese positiv geladenen Ionen ist ein Maß für die Temperatur. Und auf diese Art und Weise kommt man darauf, dass tatsächlich, wenn man also solche Riesenmengen an röntgenstrahlendem Gas beobachtet, weiß man die Temperatur. Also wie gesagt, zwischen 1 Million und 100 Millionen Grad. Wie heiß das Gas ist, hängt davon ab, jetzt müssen Sie einen Moment aufpassen, seien Sie jetzt da, hängt davon ab, wie tief das Gravitationspotenzial ist, also letztlich wie viel Masse in einem Galaxienhaufen vorliegt. Denn das Gas wird ja durch die Gravitation beschleunigt. Insgesamt wird dadurch schneller und letztlich durch interne Reibung auch heißer. Ja? Deswegen sind große Galaxienhaufen im Allgemeinen heißer und damit ist die Röntgenstrahlung intensiver als Galaxienhaufen, die also nur aus ein paar Galaxien bestehen. Und was noch dazu kommt, der Strahlungsprozess, von dem ich da gesprochen habe, die sogenannte Bremsstrahlung, denn die Teilchen werden ja, die Elektronen werden abgebremst, die ist genau dann stark, wenn die Dichte hoch ist. Ja? Also je höher die Dichte ist, umso mehr Strahlung sieht man bei gleicher Temperatur. Wenn die Temperatur runtergeht, sieht man natürlich weniger. Na gut, nur so weit, so gut. Also was haben wir vor uns? Wir haben ein Phänomen vor uns, das in einem Gravitationspotenzial Gas scheinbar in Ruhe da liegt. Hydrostatisches Gleichgewicht nennt man das auch, nämlich die beiden Kräfte, der Druck, den das Gas hat aufgrund seiner Temperatur, ist dem Gravitationsfeld exakt ausbalanciert. Das ist das Phänomen, vor dem steht man. Das ist praktisch ja, eine Momentaufnahme und damit könnte man sich zufrieden geben. Machen wir aber nicht. Nee. Wir wollen ja wissen, wie das zustande gekommen ist. Vor allen Dingen möchten wir gerne wissen, wie ist denn die Verteilung von Röntgenstrahlung? Ist die gleichmäßig über den gesamten Haufen? Also ist die Dichte überall gleichmäßig? Bei etlichen Galaxienhaufen ist das nicht der Fall. Bei etlichen Galaxienhaufen ist es so, dass die Röntgenstrahlung im Innern piekt, wie man so sagt. Auch ein denglisches Wort. Also das heißt, es gibt ein klares, enges, wohldefiniertes Maximum im Innern. Muss uns das wundern? Natürlich muss es uns nicht wundern, denn im Innern eines Galaxienhaufens wird die Gasdichte am höchsten sein, denn da ist ja auch die Gravitation am stärksten. Häufig liegen in der Mitte von Galaxienhaufen große elliptische Galaxien, die sozusagen das Zentrum des Galaxienhaufens darstellen. Und deswegen ist das Gas dort natürlich dichter. Und wenn die Temperatur hoch genug ist, ist dort die Röntgenstrahlung auch ziemlich deutlich maximal, im Maximum. So weit, so gut. Aber wie kommt das Gas dahin? Und jetzt kommen wir zu einem dynamischen Bild. Jetzt reden wir mal über Instabilitäten. Reden wir über thermische Instabilitäten und über Strahlungsverluste und so weiter. Denn ein Gas, das strahlt, das kühlt ja. Es verliert ja Energie. Das haben wir das Wort Cooling schon erklärt. Also Cooling hat damit zu tun, dass das, was wir da sehen, ja etwas ist, was strahlt. Alles, was strahlt im Universum, verliert Energie, weil es Strahlung abgibt. So weit, so gut. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, eine Momentaufnahme würde heißen, das Gas ist quasi im Gleichgewicht mit dem Gravitationspotenzial. Und jetzt lassen wir diesem Gas mal ein bisschen Energie verlieren. Damit es wieder ins Gleichgewicht mit dem Gravitationspotenzial kommen kann, muss es reinrutschen. Es muss rein. Rein. Und wenn es ganz langsam geht, und das ist das, was man beobachtet, es geht sehr, sehr langsam, dann spricht man von einem Flow. Das ist jetzt nicht also irgendwas mit Überschallgeschwindigkeit, sondern es geht ganz langsam runter und so entsteht ein Cooling Flow. Jetzt wird es ganz irre interessant. Wenn das so ist, dass also das heiße Gas von außen, was übrigens ja, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, mit schweren Elementen angereichert ist, also letztlich sogar von Supernova-Explosionen in den Galaxien kommen muss, die im Galaxienhaufen vor Ewigkeiten explodiert sind, denn nur Sterne produzieren ja die schweren Elemente und diese schweren Elemente in dem heißen Gas der Galaxienhaufen muss ja da hingekommen sein, das geht praktisch nur durch Sternexplosionen, ne? Dieses Gas kühlt sich jetzt langsam ab. Und was passiert denn jetzt dann? Es wird ja nicht einfach nur so nach innen laufen, sondern wenn es sich weiter abkühlt durch Strahlung, wird es dichter. Dadurch, dass es dichter wird, kühlt es schneller. Dadurch, dass es schneller kühlt, rutscht es noch weiter nach unten. Und dann haben wir eine thermische Instabilität, die dazu führen muss, dass also systematisch Gas ins Zentrum dieses Galaxienhaufens hinaufläuft. Dabei entstehen Akkretionsraten, wie man so sagt, also der Haufen akkretiert Gas, was um ihn herum liegt, und sammelt Gas in seinem Innern an von 200 bis 1000 Sonnenmassen pro Jahr. Und die Leuchtkräfte, die dabei auftauchen, die Leuchtkräfte, wie hoch waren nochmal die Leuchtkräfte? 1 Billion. 1 Billion, ja, danke. Gott sei Dank, wir arbeiten hier ja alle zusammen an dieser Sendung. 1 Billion Sonnenleuchtkräfte entstehen dabei. Ja doch, wir arbeiten ja alle zusammen. Ja, wir unterhalten uns natürlich über die Themen. Ja, selbstverständlich. Das ist ja das Geheimnis dieser Sendung. Dass alle hier sehr stark daran interessiert sind, dass es was Gutes wird. Ich hoffe, Sie merken das. Also, natürlich merken Sie das. Das heiße Gas strömt nach innen, wird kälter und dadurch entstehen Akkretionsraten von 200 bis 1000 Sonnenmassen pro Jahr. 1 Billion Sonnenleuchtkräfte an Röntgenstrahlung wird abgegeben. So, und jetzt sagt sich natürlich der beobachtende Astronom, wenn das kühlende Gas ja immer weiter und weiter kühlt, dann brauche ich ja mit meinem Teleskop, zum Beispiel mit dem Radioteleskop, der das auch Infrarotstrahlung aufnehmen kann, eigentlich nur zu warten und auf den Kernbereich zu schauen und zu warten, wann kommt denn das Gas in einer Phase an, wo es Infrarotstrahlung abgibt. Denn es kühlt und kühlt und kühlt und kühlt ja. Also schaut man lange hin und wartet darauf, dass man endlich sehen kann, wie Gas da innen reinströmt. Was man bis heute beobachtet hat, ist, dass vor allen Dingen optisch strahlendes Gas reinströmt, aber leider niemals bis zu der Phase, dass also tatsächlich Molekülwolken ankommen. Nur bei diesen Akkretionsraten, wenn man 1000 Sonnenmassen pro Jahr hätte, stellen Sie sich das mal vor, 1000 Sonnenmassen pro Jahr, da würden ja in 10 Milliarden Jahren, hätte man ja so viel Material im Innern angesammelt, dass es für eine Galaxie wieder reichen würde. Nur bei einigen Galaxienhaufen beobachtet man dieses deutliche Pieken der Röntgenstrahlung im Innern. Es gibt Galaxienhaufen, da sieht man das gar nicht. Das heiße Röntgengas da ist mehr oder weniger gleichförmig verteilt. Was ist denn da passiert? Also Cooling Flows ist das eine Phänomen, was mit dem Röntgengas zusammenhängt. Offenbar passiert noch was anderes, was das Gas immer wieder aufheizt. Was kann das sein? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Dadurch, dass eben Material in einem Gravitationspotential ja beschleunigt wird, ja, wird es wieder aufgeheizt. Und gerade die Galaxienhaufen, die gerade dabei sind, einen kleineren Galaxienhaufen sozusagen zu verdauen, ja, es gibt ja nicht nur Kannibalismus zwischen Galaxien, also dass Gas von einer Galaxie auf die andere übertragen wird, sondern es gibt sogar das Aufnehmen von Galaxienhaufen in einem anderen Galaxienhaufen, also ein riesengroßer Verschmelzungsprozess. Genau wenn das passiert, man spricht in der Physik davon, wenn ein System noch nicht virialisiert ist, wenn also noch nicht alles gleich verteilt ist, dann ist das Gas so heiß immer noch, ja, dass es eben noch nicht zu einem Cooling Flow gereicht. Das Gas im äußeren Bereich ist im Gegenteil nachgeheizt worden und es kommt nicht zu dem Phänomen des Cooling Flows. Der Cooling Flow allerdings insgesamt als eine riesengroße strahlende, im Röntgenbereich strahlende Einheit hat uns zu außerordentlich interessanten Ergebnissen geführt. Nämlich, dass die Anzahl der strahlenden Baryonen, also Baryonen sind die Teilchen, die mit Strahlung wechselwirken, also das ganze leuchtende Zeug im Universum, ja, dass die Anzahl der strahlenden Baryonen, die in diesen röntgenstrahlenden Halos, nennt man sie auch, um die Galaxienhaufen herum da sind, dass das ja viel, viel mehr ist. Es gibt also viel mehr röntgenstrahlende Baryonen, die da draußen sind, als die paar Baryonen, hätte ich fast gesagt, also sind natürlich immer noch genügend, die in den Galaxien optische Strahlung abgeben. Ja. Das ist ein unglaubliches Gasreservoir da draußen, was im Laufe der Jahrmilliarden systematisch von den Galaxien im Galaxienhaufen natürlich immer wieder dazu verwendet werden kann, neue Sterne zu machen. Das ist also praktisch ein Nachlieferungsprozess an Gas für die Galaxien. So kann es passieren, dass zum Beispiel elliptische Galaxien, bei denen die Sternentstehung vor Jahrmilliarden schon aufgehört hat, zwischendurch immer mal wieder aufleuchten im Optischen, weil sie mal wieder ein paar Wolken aus diesem Cooling Flow bekommen haben. Ja? Und auf diese Art und Weise, und das ist das eigentlich, weshalb ich Ihnen das alles erzähle, zeigt sich etwas ganz Wichtiges. In dieser Welt passiert nichts, ohne dass das System versucht, ein energetisches Minimum zu erreichen. Ja? Das ist eine Idee, die aus dem ausgehenden 18., Anfang des 19. Jahrhunderts stammt, ja? Dass also die Welt so ist, wie sie ist, weil physikalische Systeme immer versuchen, ein energetisches Minimum zu erreichen. Und der Cooling Flows sind ein fantastisches Beispiel dafür, dass diese Gesetze, die wir aus dem Labor kennen, also ne, eine Tasse fällt eben vom Tisch runter und zerschellt auf den Boden, ja, nämlich weil sie auf das Gravitationspotential reagiert. Genau das Gleiche passiert auch mit riesengroßen Gasmengen, selbst wenn es sich um Billionen Sonnenleuchtkräfte, 1000 Sonnenmassen pro Jahr und so weiter handelt. Also in diesem Sinne fühlen wir uns in unserer Laborphysik anhand der Cooling Flows vollständig bestätigt.